Okay, herzlich willkommen zur heutigen Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik jeden dritten Freitag bei FSK, jeden dritten Freitag im Monat bei FSK, 93,0, 101,4 im Kabel und als Livestream über www.hh.org zu empfangen und auch als DAB-Plus-Sendung über DAB-Plus-fähige Radioempfänger. Die heutige Klingding-Sendung am 20.11. von 22 bis 0 Uhr widmet sich dem Themenbereich, dem Themenfeld Video, Sound, Electronic. Und begonnen hat die Sendung heute mit einer Aufnahme von einer ganz aktuellen CD, die gerade erschienen ist, von dem Duo Corso Unwanted Pregnancy, gespielt von Nicola Hein Gitarre und Emilio Cordoa, Vibraphon und verschiedene andere Perkussionsinstrumente und aktuell erschienen bei Creative Services Recordings 2015. Dazu mehr später. Zunächst ein kurzer Überblick über die nächsten zwei Stunden. Zunächst versuche ich ein bisschen zumindest die akustischen Arbeiten von Billy Royce darzustellen. Billy Royce ist eine Künstlerin, die in dem Feld Video und Sound arbeitet, gleich dazu mehr. Und der aktuelle Anlass dazu ist eine Präsentation des Verbands für aktuelle Musik Hamburg am nächsten Mittwoch, 25.11. ab 21 Uhr frühestens in der Hörbar Brigittenstraße 5. Da wird sie in der Präsentation ihre Arbeit vorstellen, also Filme zeigen, darüber die Möglichkeit anbieten, zu sprechen, zu diskutieren und zu kritisieren, falls Bedarf ist. Dann wird es eine Pause geben und im zweiten Teil wird sie einen Live-Set spielen und Konkretes wird sich dann an dem Abend rausstellen. Also nächsten Mittwoch, 25.11.2015 in der Hörbar Brigittenstraße 5. Da ich gerade bei den Präsentationen bin, die sind übrigens kostenfrei, also kostet keinen Eintritt. Die Reihe ist jetzt ein bisschen verdichtet zum Ende des Jahres, wie so oft. Und die übernächste Präsentation wird am 13.12. stattfinden. Das ist ein Sonntag, 13.12. um 20 Uhr in dem Centro Sociale. Centro Sociale ist hoffentlich allen bekannt, in der Sternstraße 2 im Hinterhof zu erreichen. Und da wird Toshimaru Nakamura vorstellen, wie und demonstrieren, wie er dazu kam, das Mischpult, den Mixer, das Mixing Board als Instrument zu entdecken, und wird davon einiges vorstellen und zeigen. Im zweiten Drittel der Sendung wird es dann um zwei neu erschienene CDs gehen. Einmal von Merle Bennett und Thorsten Papenheim. Die bilden zusammen das Duo Rand und haben mit Margot Flux die 20. CD auf dem Berliner Label Schraum herausgebracht. Und die eben angesprochenen Nicola Hein, Emilio Cordoa, die CD, die ich schon gerade vorgestellt habe, die wird dann danach auch noch mit drei Tracks vertreten sein. Im letzten Drittel dann Tonbandmusik oder Musik, die auf instrumental oder vokal gespielt wird von Yannis Xenakis. Yannis Xenakis, ein Komponist, der vor, ich glaube, 15 Jahren gestorben ist, nicht ganz, und aber ein umfangreiches Oeuvre, ein umfangreiche Werke, vorwiegend für instrumental Ensembles und Vokalensembles komponiert hat, aber daneben, und das ist ein ganz wichtiger Teil seiner Arbeit gewesen, eben Stücke produziert hat mit Tonbandmaschinen, mit elektronischem Equipment, und da möchte ich einige vorstellen, unter anderem zum Beispiel Diamorphosis, Orient Occident, Konkret, PH und wie die anderen Titel dann heißen. Das werde ich gleich vorstellen in einer, 70, 80 Minuten. Zunächst jetzt Musik von Billy Royce von ihrer CD, die auch erhältlich ist über so die üblichen Kanäle. Nein, das ist keine CD, es ist eine LP. 2012 in der Edition Mego erschienen und die LP heißt Walking the Monkey und von dieser LP der erste Track Walking the Monkey. Thank you. Billy Royce mit dem Stück Walking the Monkey von der gleichen LP, gleichen Titels Walking the Monkey. Billy Royce ist eine Video-Sound-Künstlerin, Sound-Video-Künstlerin. Sie lebt in Wien und seit Ende der 90er Jahre verknüpft sie oder ist ihr Arbeitsbereich die Verknüpfung von Video und Sound, wobei ihr Schwerpunkt darin liegt, die Verknüpfung von auditiven und visuellen Reizen mit dieser Verknüpfung zu experimentieren. Sie interessiert sich speziell um die Interaktion zwischen Ton und Bild, die Auswechselbarkeit bzw. Einheit des Bild- und tonerzeugenden elektromagnetischen Signals in den generierenden Maschinen. Das setzt sie dann auch um in Live-Performances und audiovisuellen Installationen in enger Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, unter anderem Deep 13, Eric M. und auf einen weiteren Künstler komme ich gleich später noch zu sprechen. Hören wir noch da zwei Tracks, einmal als nächstes Blue Harry Tonks. elektronische Musik, elektronisch generiert von Billy Royce, von ihrer LP Walking the Monkey. Wie sie das genau macht, mit welchen Mitteln und welchen Ideen, welchen Herangehensweisen, kann erfahren werden in der nächsten Präsentation des Verbands für aktuelle Musik Hamburg am 25.11., also nächsten Mittwoch ab 21 Uhr in der Hörbar Brigittenstraße 5. Das ist in Hamburg St. Pauli, gut zu erreichen. Da wird Billy Royce ihre Arbeiten vorstellen und einen Live-Set spielen nach einer Pause. Hören wir noch einen dritten Track von der LP, und zwar Under the Influence. Beim Hören der Aufnahme der gerade des Titels Under the Influence von Billy Royce ging mir gerade durch den Kopf, dass die elektronisch generierte Musik einen Vorteil hat, nämlich, dass sie sozusagen für das System, in dem System, in dem sie dann auch übertragen wird, wie zum Beispiel das Radio und die zu Hause stehenden Radiogeräte, dass sie praktisch in diesem elektronischen System schon näher drin ist und näher dran ist, sodass das Klangresultat, was dann bei den Hörerinnen und Hörern ankommt, eher dem entspricht, was die Intention der Produzierenden ist. In dem jetzt gerade gehörten Beispiel, vor mir ist zum Beispiel so eine grafische Darstellung der Frequenzgänge und der Amplituden, also von diesem Stück. Und nach circa 2,5 Minuten, nicht ganz 3 Minuten, bläst es sich so auf. Und mir ist auch bei dem Pegelausschlag aufgefallen, dass es immer so an der 0-Dezibel-Grenze vibriert. Und das hat wohl damit zu tun, dass in diesem Stück so Subfrequenzen drin sind, reingespielt sind, also sehr tiefe Frequenzen. Wobei dann natürlich auch wieder der Effekt entsteht, je nach heimischer Klanganlage. Die einen hören es, die anderen hören es nicht. Könnte man ja auch als demokratischen Realismus ansehen, dass eben das eine hörbar ist und das andere nicht. Nur finde ich, dass die Diskrepanz zwischen im Vergleich zu jetzt Instrumental- oder Vokal-Ensembles, die aufgenommen wurden, das Live-Hören und was die Wahrnehmung dort einem anbietet, im Vergleich zu elektronischer Musik, die eben mit der Elektronik gemacht wird, dass die Diskrepanz von Aufnahme und Resultat oder Wiedergabe nicht so groß ist bei elektronischer Musik. Ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist, wobei natürlich dieses Tieflegen von Frequenzanteilen das wieder ein bisschen unterläuft. Sich mit den Wirkungsweisen von Elektronik im konkreten Mischpulten genauer beschäftigt hat sich Toshimaru Nakamura. Toshimaru Nakamura, ein Musiker aus Japan, der zunächst in den Anfang der 90er Jahre Rockmusik gemacht hat, dann später sich ein Mischpult angeguckt hat und eben sich Gedanken darüber gemacht hat, okay, dieses Teil wird immer verwendet, um Klänge, Aufnahmen von oder Übertragungen von Gitarren, Keyboards, Stimmen und allem Möglichen, was an Instrumenten verstärkt oder nicht verstärkt in einen Raum geschaltet werden soll, wird das verwendet? Welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Und ist dann einer der Erfinder der sogenannten No-Input-Mixing-Board-Szene. Also konkret heißt es, dass die Ausgänge und die Eingänge von Mischpulten, das sind keine besonderen Mischpulte, ein anderer Vertreter dieser elektronischen Richtung, Guli Kwang hat mir mal erzählt, dass er eigentlich jedes Mal raushört, welches Mischpult ein Elektroniker verwendet bei No-Input-Mixing. Und die Idee dabei ist eben, dass Ausgänge und Eingänge verbunden eine Feedback-Schleife erzeugen, die dann noch ergänzt werden kann durch Effektgeräte oder verschiedene zusätzliche elektronische Bearbeitung. Aber das ist eigentlich die Grundidee, dass Ausgänge und Eingänge verbunden werden und die Möglichkeiten bestehen dann auch durch die Regler an den Mischpulten dort Veränderungen zu platzieren. Das ist die Arbeitsweise von Toshimaru Nakamura. Und jetzt hören wir einen Track, den er zusammen mit Billy Royce aufgenommen hat. In diesem Fall hört man allerdings die Musik von Toshimaru Nakamura, die gespielt wurde zu einer Live-Projektion von Billy Royce. Nun aber der Klang. Der Titel ist irgendwie so hängen geblieben. AVVA, was immer das heißt. Die Möglichkeit besteht, das demnächst zu erfahren von Toshimaro Nakamura. Jetzt hören wir ihn in einer Live-Performance von, glaube ich, 2008. Thank you. Toshimaru Nakamura am No-Input-Mixer. Wie er das konkret macht, kann angesehen werden auf zwei Veranstaltungen, die im Dezember stattfinden. Die erste am Sonntag, den 13.12.2015 im Centro Soziale Sternstraße 2. Da wird er im Rahmen einer Präsentation über die Entwicklung seiner Arbeit mit dem Now Input Mixer Ensemble sprechen, und der konkrete Ablauf des Abends ist noch nicht so vorhersehbar. Es kann gut sein, dass er auch einen Set spielen wird. Das wird er auf jeden Fall am nächsten Tag, am 14.12.2015, dann ab 20 Uhr in der Friese, im Künstlerhaus Friese, Arnoldstraße, ich glaube 26 bis 30. Und da wird Toshimaru Nakamura zusammen spielen mit dem stark bewölkt Quartett, das ist Birgit Ulher, Trompete, Radio, Speakers, Objects, Michael Meyerhof, präpariertes Cello, Gregory Büttner, Computer, Objects, Speaker und Fans, also Lüfter, und Heiner Metzger, Soundtable, Objects und Sampler. Das also ein Konzert, ein Zusammenspiel, Konzert improvisiert, Musik und elektronische Musik, am 14.12., Montag, den 14.12. in der Friese, im Künstlerhaus Friese in Hamburg-Altona in der Arnoldstraße ab 20 Uhr. Letztes Wochenende war ich in Berlin und habe ein Konzert angehört von Quiet Q mit verschiedenen Ensembles, und der erste Auftretende war ein Solo-Gitarrist namens Nicola L. Hein. Er ist schon des Öfteren in Hamburg gewesen, ich glaube bei den Multiphonic-Serie von John Hughes und Björn Lücker, und bei Frequenzgänge, organisiert von Gunnar Lettow, spielte er mit anderen Musikern zusammen. Er ist ein Gitarrist. Wir hatten am Anfang der Sendung den ersten Track von seiner neuen CD gehört, die allerdings keine Solo-CD ist. Nicola Hein hat Gitarre studiert, Philosophie und Germanistik, und hat auch einen interessanten, ich habe ihn leider noch nicht ganz durchlesen können, Text über den Einfluss von Wittgensteins Philosophie auf das Verstehen von Musik geschrieben. Das sind so einige Aspekte. Er ist unterwegs mit akustischer und elektrischer Gitarre und verschiedenen Präparationen, zum Teil auch ohne Präparation, und in dem Feld zwischen frei improvisierter Musik und Jazz. Und vorliegen tut mir eine CD, die dir gerade an dem Abend, letzten Samstag im Quiet Q, übrigens organisiert von Nikolaus Wiese, der lange Zeit in Hamburg war, da ist gerade frisch erschienen, die CD, wie heißt sie denn nochmal, Unwanted Pregnancy, die in einem Duo aus, von einem Duo eingespielt wurde. Der zweite Musiker ist Emilio Gordoa Rodriguez, der aktuell gerade, vielleicht, naja, könnte sein, dass die Zeit schon vorbei ist, bei den Frequenzgängen im Linken Laden spielt, mit Gregory Büttner und Gunnar Leto zusammen. Ein mexikanischer Komponist und Vibraphonist, der seit 2012 in Berlin lebt. Er ist in vielen Projekten aktiv und arbeitet als Solist und in Zusammenarbeit mit Theater- und Tanzprojekten. Er ist interessiert sich oder arbeitet speziell im Bereich Soundart, experimentelle Musik, Noise, Free Jazz und gegen aktuelle Musik. Und hören wir einfach erstmal rein in den, ja, ich glaube, das ist der siebte Track, das ist auch der letzte Track von der CD, die Unwanted Pregnancy heißt, und die einzelnen Tracks sind nur durchnummeriert, also Nummer 7. Den siebten Track folgt nun gleich der dritte Track. Nicola Hein präparierte Gitarre, Emilio Gordoa Rodriguez, Vibraphon und Percussion.